Kundgabe 6650. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.09.1956. Kraft des lebendigen Glaubens. Gegenwart Gottes. Die Welt wird noch große Anforderungen an euch stellen, denen ihr gewachsen sein sollet. Und die Kraft dazu müsstet ihr euch geistig erwerben. Denn es sind auch geistige Angriffe, die zwar von der Welt kommen, aber gerade darum viel Kraft erfordern, Widerstand zu leisten. Ich will euch für diese Zeit zubereiten. Ich will euren Glauben verstärken, was aber immer nur geschehen kann, wenn ich euch Glaubensproben auferlege, deren Bestehen einen immer stärkeren Glauben zur Folge hat. Immer wieder sage ich es euch, dass ich treue Diener auf Erden benötige, und immer wieder werbe ich neue Knechte an, weil noch viel Arbeit geleistet werden soll vor dem Ende. Aber alle diese Knechte müssen über einen starken Glauben verfügen, weil sie sonst untauglich sind zur Arbeit in meinem Weinberg. Und darum müssen sie ungewöhnlich liebetätig sein und dadurch ihre Glaubenskraft erhöhen. Denn sie können nur lebendig reden für mich und meinen Namen, wenn sie selbst lebendig in ihrem Glauben sind. Sie müssen ihren Mitmenschen als Beispiel dienen, welche Kraft ein lebendiger Glaube zeitigt und wodurch nur dieser lebendige Glaube gewonnen werden kann. Das Liebewirken ist unerlässlich, um zu starkem Glauben zu gelangen, und Liebewirken wird angeregt durch Not und Leid des Mitmenschen, die darum nicht auszuschalten sind und viel Segen bringen können. Ich habe aber auch andere Mittel, euch Menschen zu einem starken Glauben heranreifen zu lassen. Gilt es doch nur, mich gegenwärtig zu fühlen, so nahe an mich heranzukommen, dass ihr nun zutraulich mir alle eure Nöte und Sorgen vortragt und mich um Hilfe bittet, die euch nun auch werden wird. Ihr müsstet meine Nähe suchen und immer öfter mit mir innige Zwiesprache halten. Denn dann werden auch noch vorhandene Zweifel der Gewissheit weichen, dass ich euch helfe. Und dann lasset ihr mich auch nicht mehr los. Meine Gegenwart ist es, die euch Sicherheit gibt. Und dazu möchte ich euch veranlassen, dass ihr mich an euch heranrufet durch inniges Gebet. Denn je näher ihr euch an mich anschließet, desto leichter kann ich euch beeinflussen, sodass ihr mich fühlet und dann auch fest glaubet. Und ihr brauchet einen solchen Glauben in kommender Zeit. Und allein darum geht es, dass ihr dann standhalten könnet. Noch kann euch die Welt abdrängen von mir. Das heißt, ihr fühlet gleichsam zwei Bereiche und könnet diese nicht vereinigen. Das geistige Reich wird verdrängt, so wie die Welt an euch herantritt. Und diese Trennung muss von euch aufgehoben werden. Ihr müsstet euch in der Welt genauso verbunden fühlen mit mir und mich euch gegenwärtig wissen. Dann erst habet ihr Macht auch in der Welt. Und eure Weinbergsarbeit wird erfolgreich sein. Ihr fürchtet dann nicht die Welt, die euch bedroht, weil ihr mich euch zur Seite wisset. Das allein will ich erreichen. Und darum versuche ich alles, um euch so fest an mich zu ziehen, dass diese Bindung nicht mehr gelöst werden kann durch weltliche Eindrücke oder weltliche Anforderungen an euch. Und dazu dienen auch Krankheiten und Leiden, Nöte und Sorgen, weil sie diese innige Bindung mit mir zur Folge haben können und dann ein überstarker Glaube sicherer Gewinn ist. Kommet zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Gedenket immer dieser Worte und nehmet den Weg zu mir. Und wisset, dass ich euer Vater bin und von euch, seinen Kindern, auch geliebt werden will als Vater. Und ein liebender Vater lässet seine Kinder nicht in der Not, so wie er ihnen helfen kann. Und dass ich euch helfen kann, werdet ihr nicht bezweifeln. Dass ich euch helfen will, das beweisen immer wieder meine Worte, die Liebe zu euch verraten. Und die Liebe ist stets zum Helfen bereit. Amen.